Hallo, hier ist Renato Steffen. Hört doch alle das Wölferradio. Wölferradio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by Nort in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferradio. Ja. Was war denn das da in der ersten Halbzeit gegen Düsseldorf? Müssen wir drüber sprechen, wie dann so ein Leistungsunterschied sein kann mit einem sehr, sehr unglücklichen Ergebnis dann letztendlich auch. Habe ich getan mit unserer Nummer 8, Renato Steffen ist heute zu Gast. Und dann reden wir natürlich auch schon über die neue Partie oder die kommende Partie gegen den TSG 1899 Hoffenheim. Und das tue ich mit meiner Expertin Rebecca Wilke. Kabinenpredigt. Und jetzt, ja, liebe Wölfe-Radio Arena live zu hören, es ist sehr deutlich, was das Wolfsburger Publikum von der Leistung unserer Wölfe heute Nachmittag hält. Da können wir auch leider nicht viel Positives gegensetzen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist richtig Luft nach oben. Wir haben ein, zwei, drei gute Aktionen gehabt nach vorne, haben aber in den letzten Ball nicht wirklich gut gespielt. Aber da muss mehr kommen, klar. Ja, da muss mehr kommen. Das ist unstrittig und das hat auch unser Co-Kommentator bei Wölferradio Arena Live so gesehen am Samstag. Jan Schander, einer der wenigen gebürtigen Wolfsburger, die für den VfL Wolfsburg auch in der Bundesliga am Ball gewesen sind. Tolle Sache, dass er da mitgemacht hat und ja, fürs erste Mal hat er seine Sache richtig gut gemacht und hat auch den Durchblick bewiesen, insbesondere auch in der Analyse. Und ja, Leute, da müssen wir nicht drüber reden. Also, was war denn das bitte schön in der ersten Halbzeit? Ich glaube, da haben sich einige aufgeregt und zwar von A bis Z, also von der Tribüne bis zu den Verantwortlichen. Da war eine Menge Frust dann auch zu spüren nach diesem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, was eigentlich gewonnen werden musste, machen wir uns mal nichts vor, gegen so einen Gegner, Tabellenvorletzten. Allerdings haben die es natürlich auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht, muss man auch sagen. Gutes Auswärtsspiel da, der Mann vom Rhein, auch nach dem Trainerwechsel. Da hat man gesehen, die sind da nicht aufgetreten wie ein Abstiegskandidat, fand ich. Also die haben im Rahmen ihrer Möglichkeit das rausgeholt, was geht und sogar ja auch spielerisch dann, ja, wie beim Tor zu sehen, dann auch die Butze gemacht. Das ist dann auch aller Ehren wert. Das musst du auch dann erstmal, glaube ich, in so einer Tabellensituation hinbekommen. Aber wir haben sie natürlich auch machen lassen. Und das ist die große Frage, woran das denn ja, gelegen haben kann. Und diese Ratlosigkeit, die da rund um den VfL, um unseren Club da zu spüren ist, das ist schon das, was mir damit so ein bisschen am meisten Sorge bereitet, ehrlich gesagt. Dass man wirklich ja, nicht davon ausgehen kann, dass einer gesagt hat, insbesondere nicht der Trainer, geht mal ins Spiel gegen Düsseldorf und macht mal so wenig, wie es geht. Ja, das dokumentierte sich unter anderem auch in einem, ja, in einer Laufleistung. Ich habe da extra nochmal nachgeguckt zur Halbzeit, wo man 2 Kilometer weniger unterwegs gewesen ist als der Gegner. Also das ist natürlich etwas, wenn man so wenig bereit ist zu investieren, so wenig dann auch bereit ist, die Zweikämpfe anzunehmen, so wenig bereit ist, dann auch eng am Mann zu sein oder auch der Spielidee der offensiven Eröffnung. Alles das, was gegen Paderborn ja auch noch da gewesen ist, also wo man auch gesehen hat, die Mannschaft will sofort, wenn sie nach Balleroberung oder so wie der Ball kam, nach vorne spielen. Da gab es dann den vertikalen Pass. Der ist nicht immer angekommen, keine Frage. Aber natürlich ist das gewesen, was man in Düsseldorf oder gegen Düsseldorf gar nicht gesehen hat. Und das sind so Punkte, liebe Freunde, da frage ich mich ehrlich gesagt, wie kann das sein? Ja, da habe ich keine Antwort drauf, weil das kann nur die Mannschaft selber beantworten. Habe ich natürlich nachher auch meinen Gast Renato Steffen zu befragt, wie da es sein kann, dass man so ins Spiel geht, beziehungsweise was dann letztendlich auch die Schlüsse daraus sind, dass sowas dann nicht nochmal passiert. Und klar, festzuhalten bleibt, das macht keinem Spaß, ja, so ein Fußball, wie der in der ersten Halbzeit gegen Düsseldorf zu Hause zu sehen ist. Entsprechend sitzen dann auch nach der Vorgeschichte und nach dem ganzen Stimmungsbarometer im Vorfeld und in den letzten Wochen, da sitzen die Pfiffe natürlich locker. Und ich kann es natürlich auch ein Stück weit verstehen, wenn da gar kein Funke überspringen mag. Habe aber auch dann das Gefühl gehabt hinterher, dass da die Spieler sehr, sehr selbstkritisch auch mit umgegangen sind. Insbesondere auch dann Admir Memedi. Gefühlt mit 10 Mann besser zu spielen wie mit 11 Mann. Das müssen wir sehr genau analysieren, warum das so war oder warum das so ist. Gerade in einem Heimspiel, wo du dir so viel vornimmst, wo du unbedingt einen Heimsieg willst, da müssen wir uns unterhalten. Wir haben keinen guten Fußball gespielt, ganz einfach. Wir haben nicht unseren Fußball auf den Platz gebracht. Wir waren zu passiv gegen den Ball. Wir kamen gar nicht in Umschaltmomente rein. Ja, Admir analysiert das immer dann auch sehr, sehr sachlich, wie ich finde, auch so kurz nach dem Spiel schon. Auch mit der ja fast beeindruckenden Distanz schon, sagen wir es mal so. Also da sehr viel klar und nüchtern auch beschrieben letztendlich. Und das muss ich dann auch mal sagen, weil das ja immer auch so ein bisschen im Raum steht. Also das ist ja jetzt nicht schön geredet. Also das muss man ganz ehrlich mal auch mal wegwischen, dass das immer beim VfL in Anführungsstrichen oder was, wenn ich dann das auch immer lese, dass das immer sehr gerne gemacht werde. Ja, man redet da irgendwelche Sachen schön. Diese Aussagen von Admir Mehmedi, das ist schon sehr, sehr deutlich. Ja, also das ist ja gerade das, was ja fußballerisch alles auf dem Platz erstmal auch gerade als Grundtugend mit eingebracht werden muss. Und das offensichtlich hat der VfL ja auch sichtbar für alle in der ersten Halbzeit absolut vermissen lassen. Was man überhaupt nicht versteht, ist die Tatsache natürlich, dass es dann offensichtlich ein Gewitter gab in der Halbzeit, ja, dass es dann richtig gerumst hat und die Mannschaft schon eine Minute, bevor Fortuna Düsseldorf wieder auf dem Platz war, schon draußen stand und gewartet hat, dass es wieder losgeht. Dann will man loslegen, kriegt diese dämliche rote Karte. Ja, die darf einfach nicht passieren auf diesem Niveau. Und dann läuft es auf einmal besser, läuft sogar noch besser. Da fängt man an, Fußball zu spielen, da fängt man an, sich die Torschancen rauszuspielen. Ja, klar, dass man das Tempo dann auch nicht durchhalten kann über eine ganze Halbzeit, ein Mann weniger, das ist vollkommen klar. Trotzdem muss es ja natürlich auch eine sichtbare Reaktion gezeigt werden nach der ersten Halbzeit. Und die habe ich gesehen. Und das hat mich natürlich dann auch ja, positiv gestimmt, dass sowas möglich ist. Aber, und das fragen wir uns wahrscheinlich alle, warum denn nicht von Beginn an? Ja, und das sind natürlich auch so Fragen, die letztendlich dann auch die Verantwortlichen beantworten müssen. Der Trainer, der verantwortlich ist für die Mannschaft, aber natürlich auch die sportliche Leitung bei uns, die ja damit überhaupt nicht zufrieden sind mit so einer Leistung, mit dem Tabellenplatz, mit der Punkteausbeute. Und klar, da muss ich dann auch letztendlich was tun. Und ich bin auch sicher, da wird sich dann auch was tun jetzt in den kommenden Tagen. Ich habe mir gestern auch mal Teile des Trainings angeschaut, was sehr auffällig war. Die Mannschaft war sehr konzentriert, hat auch hinten raus sehr viel Torabschluss geübt. Und was man auch sagen muss, das hat sehr viel länger gedauert, die Einheit, als eigentlich erwartet. Also man hat da fast 2 Stunden abgerissen, um gewisse Sachen offensichtlich zu intensivieren und zu trainieren. Also da setzt sich auch keiner auf den faulen Hintern, möchte ich jetzt mal sagen. Obwohl das natürlich auch mit den Äußerungen, die immer gemacht worden sind, auch von Seiten des Trainers und von Jörg Schmadtke zum Beispiel, Stichwort Bequemlichkeit, weil das immer so ein bisschen suggeriert wird. Das habe ich jetzt eigentlich nicht gehabt, den Eindruck, jedenfalls nicht in dieser Trainingseinheit. Ich bin mir trotzdem nicht ganz im Klaren, ob ich mich dann jetzt über die gute zweite Hälfte, wo man sich ja gewehrt hat, gegen Düsseldorf da freuen soll oder sich so sehr über die erste ärgern, weil es ja alles nicht nötig gewesen ist, insbesondere dann auch in Folge dann über die rote Karte ärgern. Aber das muss man der Mannschaft zugestehen, sie hat sich gewehrt, sie hat voll investiert und sie hat dann auch ein schönes Tor erzielt, wie ich finde. Und das hat sich bei Wölfe Radio Arena Live so angehört. Oh, gute Fall, Tor! Da ist drinne! Tor durch Renato Steffen! Ist das ein geiler Beginn hier in der zweiten Halbzeit? Das hätten, glaube ich, weniger unser Vorfeld zugetraut, hier jetzt nochmal so ins Spiel zurückzukommen. Und das ging ja viel zu schnell für alle Beteiligten, inklusive die Düsseldorfer. Es gab eine Flanke von der linken Seite, ich glaube, Admir Mehmedi war es, der die Kugel an den langen Pfosten brachte. Und da stahl sich Renato Steffen, unser Kopfballungeheuer, im Rücken des Abwehrspielers weg und nickte die Kugel problemlos ein. Rechts an den Pfosten legt er das wieder ins Netz mit dem Kopf und ist es 1:1. Ja, das hat natürlich so ein bisschen entschädigt für die verkorkste erste Halbzeit, aber natürlich nicht vollständig, insbesondere weil man dann ja auch nicht noch nachlegen konnte. Am Ende unterm Strich muss man vielleicht mit dem 1:1 dann in Unterzahl auch zufrieden sein. Aber es ist, reiht sich ein in ja, die nicht erfüllten Erwartungen, in dieses Gefühl, dass immer mehr drin gewesen wäre, insbesondere auch in ganz vielen Spielen gegen ja, Gegner, die nicht unbedingt zur Creme de la Creme der Bundesliga gehören, gerade auch aus dem unteren Tabellenbereich. Und deswegen ist klar, dass dann sehr viele Diskussionen auch geführt werden und vom Zaun gebrochen werden. Ja, nicht zuletzt auch, und hoffentlich haben das dann auch die Verantwortlichen wahrgenommen, gibt es dann auch in den entsprechenden Foren und im Umfeld generell Diskussionen um den Trainer und Kommentare dazu. Hinzu kommt auch noch dann so Äußerungen. Herr Jörg Schmadtke hat sich dann ja sehr bedeckt gehalten, als er dann auf die Frage vom Sportbuzzer unter ihm angesprochen wurde. Stichwort Mentalität. Ja, die Mannschaft hat sich in Unterzahl in Frankfurt jetzt gegen Düsseldorf gewehrt. Das spricht eher für die Mentalität. Ja, das sehe ich auch so. Was ist denn, woran liegt es denn dann, ja, dass es nicht so läuft? Da sagte Jörg Schmadtke, diese Frage möchte ich jetzt nicht beantworten. Das finde ich natürlich an dieser Stelle ein bisschen schade, weil das den Spekulationen Tür und Tor öffnet. Insofern bin ich mal gespannt, was dann tatsächlich auch dann irgendwann mal am Ende dieser Beantwortung oder am Ende der Beantwortung dieser Frage steht. Da bin ich ja tatsächlich dann mal gespannt, weil dass da die Analyse intern läuft, da bin ich fest von überzeugt. Er hat ja, Jörg Schmadtke, auch klar gesagt, es gibt bei uns keine Trainerdiskussionen. Gut, sind immer so Geschichten, gab es in der Vergangenheit auch in allen Bundesliga-Vereinen solche Aussagen und dann gab es dann doch eine entsprechende Reaktion. Aber die Rede ist davon, hat er ja auch schon mal gesagt, gemeinschaftlich versuchen, dieser Mannschaft eine Identität, ein Profil und Performance-Möglichkeiten zu geben, damit sie wieder Spiele gewinnen kann. Das finde ich schon krass, weil normalerweise geht man ja davon aus, das ist passiert. Also eine Identität und ein Profil. Hui, da dachte ich eigentlich, dass der VfL das hat oder dass da zumindest die klaren Überlegungen da sind, dass das offensichtlich nicht der Fall ist in diesem Zusammenhang. Oh, ja, das stimmt mich jetzt nicht so positiv in den kommenden Wochen. Und Jörg Schmadtke hat auch gesagt, von wegen geht er diese Woche dann nochmal zur Mannschaft und sagt, jeder Einzelne ist aufgerufen, also wie er es im Interview gesagt hat, grundsätzlich jeder Einzelne aufgerufen, sich da mehr einzubringen. Und ob er das dann vor der Mannschaft auch nochmal sagen wird, das kann ich noch nicht beantworten, hat er gesagt. Ja, auch das ist dann halt so eine Frage, wie sehr macht man da dann auch die Tür auf für besagte Spekulationen und auch Forderungen. Medial ließ das ja nicht lange auf sich warten. Es muss Tacheles geredet werden beim VfL. Das habe ich gelesen in entsprechenden Kommentaren, auch von Medienseite aus. Also das ist nicht ganz glücklich, wie sich das alles momentan anfühlt. Also mir macht das momentan noch kein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite, ist ja gar nichts passiert. Also ich meine, wir haben 11 Punkte Abstand nach unten, ja, sind im gesicherten Mittelfeld, haben noch die Tendenz und die Möglichkeit, nach oben zu kommen. Ja, es sind auch noch nicht so viele Spiele gespielt. Wenn man jetzt in so einen Lauf reinkommt und endlich mal diese Chancen reinmacht, weil die Ineffizienz ist es, glaube ich, was es massiv beeinträchtigt momentan. Ja, und dann hast du dann auch nicht dieses Selbstbewusstsein. Das ist, glaube ich, das, woraus auch jetzt ankommen wird die nächsten Wochen. Also es ist ja noch gar nichts verloren und trotzdem macht sich wieder eine Stimmung breit, als ob wir nächste Woche gegen Eintracht Braunschweig spielen müssten. Allerdings nicht in der Relegation, sondern in der dritten Liga. Und da müssen wir auch echt aufpassen. Ja, auf der einen Seite klar, von der Mannschaftsseite muss da mehr kommen. Ja, und Mainz wird da, glaube ich, auch ein Schlüsselspiel. Müssen wir Hoffenheim mal abwarten, wie es dann letztendlich gelaufen wird. Aber wenn so ein Heimspiel wieder läuft, die Innenverteidiger schieben sich hinten die Pille zu, dann wird das nicht lange dauern, bis da das Publikum entsprechend reagiert. Und da muss man dann halt auch echt aufpassen, dass uns da die Situation dann auch nicht ins Negative dann noch weiter entgleitet. Und diese Spirale, da müssen wir alle dran arbeiten, glaube ich, dass das eben nicht eintritt, dass wir uns da jetzt irgendwo wiederfinden, wo wir nicht hinwollen. Weil eigentlich ist ja noch alles drin und wir können auch diese Saison noch, ja, positiv gestalten oder besser gestalten, als es bisher der Fall ist, muss aber natürlich jetzt auch ein bisschen den Glauben haben und ein bisschen den Glauben dann auch vermitteln und das müssen dann natürlich Spieler und Verantwortliche auf dem Platz vorleben. Interessant ist auch, Stichwort Saisonziele und Blick auf die Tabelle, wie sich zum Beispiel auch Xaver Schlager dazu geäußert hat. Ich schaue jetzt nicht auf die Tabelle. Es hilft uns nichts in der Situation. Wir müssen einfach die Spiele gewinnen oder Punkte holen, besser gesagt, und hilft uns jetzt nichts auf die Tabelle schauen. Ja, bei Xaver hört sich das immer alles so einfach an. Wir müssen einfach unsere Spiele gewinnen und ich schaue jetzt auch nicht auf die Tabelle. Das ist natürlich alles richtig, aber einen Blick sollte man oder kann man natürlich auch nach entsprechenden Spielen jetzt mal auch riskieren. Und da steht der VfL ja überschaubar da, möchte ich mal sagen, auch gemessen an den eigenen Ansprüchen. Da schauen wir nämlich dann auch nochmal auf die Zahlen. Also der VfL Wolfsburg im Moment Tabellenzehnter. Das sind, ja, mal 5 Plätze zu wenig, hätte ich jetzt mal gesagt, nach eigenen Ansprüchen. Ah, gut, wollen wir uns jetzt auch nicht, überdramatisieren, ne? Aber klar, das sind so Sachen, also Platz 10, 7 Siege, 7 Unentschieden, 7 Niederlagen, das ist natürlich das graue Mittelmaß, 25 zu 26 Tore, also auch noch fast die Differenz da ausgeglichen, ja, und 28 Punkte, ja, das ist in anderen Kategorien würde ich sagen, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Vor uns stehen natürlich auch Mannschaften, die noch mehr Niederlagen haben. Frankfurt zum Beispiel, Tabellennachbarschaft oder der kommende Gegner Hoffenheim 8. Ja, aber haben natürlich auch deutlich mehr Siege zum Teil da eingefahren, logischerweise. Und wenn man halt auch schaut, wir haben 7 Siege und Mannschaften, die hinter uns stehen, Mainz, Köln, Augsburg, die haben auch 7 Siege. Also das ist jetzt nicht gerade eine geile Bilanz, die der VfL da vorzuweisen hat. Insofern, ja, müssen wir natürlich sehr, sehr gucken und deswegen auch kleiner Widerspruch an Xaver Schlager. Nicht nur vernünftig Fußball spielen, sondern vielleicht auch gucken, wo man denn da auch steht in der Tabelle, weil das ist dann vielleicht auch nochmal hilfreich oder vielleicht auch nochmal Zusatzmotivation. Ja, der VfL, wie hat er gespielt? 54% Zweikämpfe gewonnen dann am Ende doch und das in Unterzahl, das war ganz gut. Ballbesitz klar, zugunsten des Gegners dann auch, muss man dann auch so sehen. Und die, ja, Passquote von 76%, auch eher im ausbaubaren Bereich, kam natürlich auch häufig zustande, glaube ich, durch die erste Halbzeit. Und Laufleistung muss ich leider rausrechnen hier an dieser Stelle, weil wir die rote Karte ja so kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit kassiert haben. Marin Pongracic, will jetzt auch gar nichts weiter zu sagen, der ist bis zu seiner roten Karte 5 Kilometer gelaufen. Wenn wir das hochrechnen, dass er das Doppelte gelaufen wäre, dann wären es 10 Kilometer gewesen, 5 Kilometer drauf und dann wärst du mehr unterwegs gewesen als Fortuna Düsseldorf, die einen guten Wert abgeliefert haben mit 118 Kilometern gelaufen. Aber das müssen wir natürlich ein bisschen rausrechnen, genauso ähnlich wie letzte Woche Paderborn, dass da, ja, Stichwort Lenny-Serie, da der VfL mehr investiert hat. Das kann man leider so in der Schiefe der Zahlen dann leider nicht so ganz berechnen. Das wäre dann auch nicht ganz so fair. Aber nochmal vorhin der Hinweis, erste Halbzeit, glaube ich, 2 Kilometer weniger gewesen als Düsseldorf. Das zeigt dann auch, was da für ein Ruck durch die Truppe gegangen ist. Und das ist das, was auch so ein bisschen Hoffnung letztendlich gibt. Ja, eben habe ich ihn angesprochen, Marin Pongracic. Das ist sehr schade, dass er sich dazu hat hinreißen lassen. Denn die Zahlen bis zu seiner, ja, Hinausstellung, die waren eigentlich überragend. 89% Passquote und 100% Zweikampfquote. Der hat alle Zweikämpfe gewonnen vorher in der ersten Halbzeit auf dem Platz. Gut, war jetzt auch nicht so mega viel zu tun, aber Ruven Hennings, ja bekanntermaßen einer der besten Spieler in der Bundesliga, deutschen Stürmer, sagen wir es mal so, besten Spieler will ich jetzt nicht sagen, aber durchaus torgefährlich unterwegs die Saison und hier alle, ja, Punkte gemacht von Pongracic, 100% gewonnene Zweikämpfe. Und schauen wir auf den Kollegen dahin in der Innenverteidigung, Robin Knoche, 56% gewonnene Zweikämpfe, 84% Passquote, auch über 11 Kilometer gelaufen. Also das war durchaus solide. Bitter dann natürlich auch die Geschichte, da William zu verlieren und jetzt diese Verteidigung umbauen zu müssen, abermals. Kevin Mbabu wird er ihn dann auch ersetzen und Pongracic, gehe ich mal davon aus, dass dann Jay Brooks wieder reinkommen wird, sehr wahrscheinlich in die Innenverteidigung, nachdem Marcel Tisserand diese Woche noch so ein bisschen angeschlagen war. Also klar, einen Umbau wird es geben, aber da bin ich dann halt auch mal gespannt, wie sich das dann auch, ja, auswirken wird auf das spielerische Element, weil es ja dann doch wieder eine ganz andere Kiste mit denen, die dann auf dem Platz stehen werden. Aber an dieser Stelle erst nochmal wichtig, gute Besserung an William, dass er möglichst bald wieder zurückkommt. Das ist natürlich eine ganz bittere Geschichte da mit seinem Kreuzbandriss. Schauen wir nochmal ins defensive Mittelfeld. Josua Gilavogi endlich mal wieder so zweikampfstark, wie wir es auch von ihm kennen. 70% gewonnene Zweikämpfe, das hat er gut gemacht an dieser Stelle. 74% Passquote in so einer zentralen Position ist aus meiner Sicht immer wieder ausbaufähig, aber da rede ich auch schon die ganze Saison drüber, sagen wir es mal so. Dann gucken wir auf Xaver Schlager im zentralen Mittelfeld. Zweikampfquote 42%, nicht so gut, genauso wie die Passquote mit 72%. Das ist ausbaufähig, weiß er, glaube ich, auch. Und Maximilian Arnold, ne, mit 88% Passquote, da sieht man, dass das im Zentralmittelfeld auch geht, aber eine Zweikampfquote von 38%, ja, auch das ist natürlich etwas, was man im Zentralmittelfeld, ja, wo man sich dann mehr die Bälle, wo man ja darauf angewiesen ist, diese Bälle sich zu erobern, dass das dann auch ein bisschen besser funktioniert da in den kommenden Spielen. Da hoffen wir natürlich alle letztendlich drauf. Vorne auch natürlich eine ganz kuriose Geschichte, Wout Weghorst ja erstmal draußen gewesen, hat dann in der zweiten Halbzeit Daniel Ginzek ersetzt. Daniel Ginzek zur Halbzeit ausgewechselt worden mit 29% Passquote. Also im Grunde konnte er keinen Ball da vorne festmachen, keine Torschüsse, keine Torschussvorlagen. bemüht, ja, mit 6 Kilometern Laufleistung da vorne, aber 13 Ballkontakte, also im Grunde hat er da kaum am Spiel teilgenommen. Das ist natürlich ein bisschen schade, nachdem er da so auch ja 2 Tore gemacht hatte gegen Paderborn. Zweikampfquote 50% ist eigentlich gut für einen Stürmer, aber konnte da wenig Impulse setzen. Wout Weghorst in der zweiten Hälfte dann unterwegs gewesen, auch mit der Zweikampfquote von 50%. Torschussvorlage 1, Torschüsse 1, auch nicht überragend. 78% Passquote, dann ja ein bisschen besser, konnte dann ein bisschen mehr die Bälle festmachen, aber es wurde natürlich auch offensiver nach vorne gespielt. Also das ist jetzt noch kein Offensivfeuerwerk gewesen von unseren Stürmern da vorne, aber da sind wir uns, glaube ich, auch einig, das liegt nicht nur am Sturm, genauso wie es nicht hinten nur an der Innenverteidigung liegt, wenn du die Tore da kassierst. Da müssen wir alle ein bisschen besser dran ziehen und ein bisschen besser aufpassen und ein bisschen ja, mehr Qualität auch entwickeln in den einzelnen Situationen. Ja, soweit meine Analyse vom Spiel gegen Düsseldorf. Haken wir an dieser Stelle mal ab, auch mit den entsprechenden Rückblicken von den Spielern und bei Wölferadio Arena Live. Und jetzt begrüße ich mit so großer Freude meinen ersten Gast hier im Wölferadio. VfL intern. Ja, und der Gast im Wölferadio ist kein geringerer als unsere Nummer 8, das ist Renato Steffen. Grüß dich, Renato. Hallo. Wir haben gerade schon gesehen, ein bisschen überzogen. Die Trainingseinheit heute war ein bisschen härter als sonst. Zum Schluss hast du noch einen Elfmeter reingesetzt und dann gab es so einen Urschrei. War das Freude oder Ärger? Ja, nee, ich habe mit Pau da immer so eine kleine Wette am Laufen. Wenn ich den reinmache, dann muss er meine Schuhe putzen nach dem Training. Deswegen war der Schrei... Und das klappt, das macht er auch? Oder? Ja, er macht das, okay. Also, bei jedem Training hat er die geputzt bis jetzt, aber ich musste auch schon, also von dem her. Aber ich bin noch gleich vorne, deswegen habe ich da so geschrien. Ja. Sehr schön. Jetzt am Samstag gegen Hoffenheim, lauft er da gleich mit 10 Mann auf? Weil da lief's ja besser gegen Düsseldorf. Oder was habt ihr für die Erklärung auch letztendlich für die erste Halbzeit, dass das da nicht so lief? Ja, so schön wäre natürlich, dass wir mit 11 Mann... genauso spielen können wie die zweite Halbzeit gegen Düsseldorf. Manchmal kann man das sich nicht erklären. Es ist vielleicht auch in den Köpfen das, so, dass jeder weiß, so jetzt muss ich vielleicht mal den Finger rausnehmen und mehr machen als vorher. Und das müsste eigentlich auch schon so sein mit 11 Mann auf dem Platz, dass man sich halt da überwinden muss, wenn es am Anfang ein bisschen schwer ist. Aber ja, wir haben, glaube ich, jetzt genug darüber gesprochen, auch gestern, was wir da verändern müssen und dass wir einfach nicht zu viel immer überlegen müssen, was muss man machen auf dem Platz, sondern dass die Sachen einfach machen, Kopf mal ausschalten und Spaß haben am Fußball. Und ich glaube, dann kommt alles von alleine, das haben wir schon oftmals bewiesen. Und deswegen gehe ich eigentlich wieder positiv, mit einem positiven Gefühl nach Hoffenheim. Jörg Schmadtke hat gesagt, er hat im Trainingslager nochmal deutlich darauf hingewiesen, was auch jetzt gefordert ist, um auch die Punkte zu holen in der Rückrunde. Mhm. Habt ihr ihm nicht zugehört bei der ganzen Geschichte? Oder ja, ich glaube schon, dass wir ihm zugehört haben. Und ich glaube, für die das nicht verstanden haben, haben wir auch übersetzt. Also ich glaube, die ganze Mannschaft hat es verstanden. Ich kann nur für mich sprechen, weil ich probiere immer das umzusetzen, was mir vorgegeben wird. Probiere das Maximum immer rauszuholen. Ich glaube, wir sind Profis genug, dass jeder Einzelne sich an den Riemen reißen muss und das probiert umzusetzen, was eigentlich der Chef auch vorgibt. Wenn er das nicht macht, schadet er einerseits in erster Linie sich selbst und dann auch der Mannschaft, und Fußball ist ein Leistungssport und wird leistungsbezogen auf aufgestellt, und wenn man das halt nicht macht, dann spielt man am Ende dann halt nicht, und ich glaube, jeder will spielen und dann muss er halt mal das machen, was man ihm vorgibt, und ich glaube, das wurde auch nochmal deutlich gesagt in den letzten Tagen. Ist auch ganz gut, dass du es ansprichst, weil das habe ich nämlich auch geschrieben, weil Trainer und Manager auch gesagt haben, Stichwort Bequemlichkeitsdebatte, also wir machen es uns manchmal ein bisschen zu gemütlich, ist ja da auch mal gesagt worden. Du stehst eigentlich eher auf dem Platz als jemand, dem man eher bremsen muss, was so in der Einsatzwillen angeht, sagen wir es mal so. Fühlst du dich da angesprochen von so einer Kritik, oder wie verfängt sowas dann auch? Ich nehme vielleicht jetzt nicht unbedingt was Einsatz oder sonst, aber klar, ich probiere vielleicht auch da ein bisschen mich zu hinterfragen, was habe ich vielleicht nicht 100% so gemacht, dass es der Mannschaft geholfen hat, das klar, aber ich bin ein schöner Typ, der immer 100% gibt und probiert der Mannschaft irgendwie zu helfen, aber ich glaube, wenn ein Chef, Trainer oder auch jetzt Jörg Schmadtke solche Sachen anspricht, dann meint er ganz viele Sachen. Und ich glaube, er möchte auch, dass wir, jeder Einzelne in der Mannschaft, uns da auch ein bisschen Gedanken machen. Und wenn jeder da nur 10% sich ein bisschen probiert zu verbessern in seinen Aufgaben, wo er denkt, er ist nicht so bei 100%, ich glaube, dann geht das Gesamte wieder vorwärts. Und ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen so der Anstoß für die Mannschaft, dass das so Kritik, denke ich, auch gerechtfertigt dann ist. Und man erwartet dann auch eine Reaktion. Und wir müssen die einfach jetzt hinkriegen, dass wir auf Dauer nicht mehr solche so in der ersten Halbzeiten spielen. Ja, erstens das und nicht mehr dann so Kritik einstecken müssen. Ja, das ist ja sowieso der Punkt. Prasselt ja momentan sehr viel Kritik auf euch ein. Gab auch Pfiffe. Kuhn hat ja eben da in der Runde auch was zugesagt. Was macht das mit euch? Also sprecht ihr darüber in der Mannschaft? Warst du bei dem Teamabend dabei? War da sowas? Wird das da auch thematisiert? Also das sind so mal Fragen. Wie geht ihr damit um, wenn sowas kommt? Ja klar, also ich kriege das schon mit. Jetzt in der Pause, ich sage immer, Pfiffe, wenn sie gerechtfertigt sind, sind völlig okay. Das muss jeder Spieler mit umgehen können. Das sind wir auch bewusst. Und das weißt du auch, wenn du Fußballprofi bist, dass Kritik von außen kommt. Und das Wichtigste ist, wie du dann reagierst. Und ich glaube, die zweite Halbzeit hat dann gezeigt, dass wir reagieren können. Aber es darf nicht immer sein, dass wir zuerst das Messer an den Hals gesetzt bekommen müssen, dass wir irgendwann mal den Finger rausnehmen, das geht nicht. Und dann fangen wir wieder an, dann muss sich selber bei jedem selber anfangen und probieren, das von Anfang an zu machen. Aber Kritik bei solchen Spielen wie erste Halbzeit verstehe ich. Ist vollkommen okay für dich. Ja, völlig okay. Und da muss man damit umgehen. Wolfsburg-User Warnick hat eine Fanfrage mitgegeben. Und zwar: Ist Oliver Glasner ein strenger Trainer und wird auch mal laut? Also wäre ja ein Anlass gewesen, am Samstag dann in der Kabine mal in der Halbzeit mal laut zu werden. Übrigens, falls ihr euch hier wundert, der Platzwart dreht mit dem Rasenmäher gerade eine Runde, deswegen wird es ab und zu mal laut. Aber zurück zur Frage: Hat es da gerappelt? Also wird er dann auch mal laut? Ja, der Trainer kann schon laut werden. Ich glaube, das war auch nötig in der Halbzeitpause. Aber wir waren alle nicht zufrieden, das stimmt. Aber dass er laut wird, das finde ich auch gut und das muss auch so sein. Und gerade auch jetzt in den Trainings, ich glaube, ich finde das auch persönlich gut, wenn wir ganz normale Sachen mit Passspiel oder keine Ahnung, Läufe, die nicht richtig machen, dann soll er auch laut werden, weil das muss gemacht werden. Ist ja auch sein Job eigentlich. Erstens sein Job, aber es ist auch unser Job. Und wenn wir unseren Job nicht richtig machen, dann muss man das auch klar ansprechen. Und weil am Endeffekt, das ist meine, so denke ich immer, so wie du trainierst, so spielst du auch. Und wenn du es im Training nicht machst, dann machst du es am Samstag oder Sonntag im Stadion, machst du es auch nicht. Und das muss man direkt abstellen und da muss dein Trainer auch mal, oder ja, darf auch mal laut werden, ohne dass man das direkt in den falschen Hals kriegt. User Exil Niedersachse spricht deine Stärke an, dass du sehr flexibel einsetzbar bist. Wo wirst du denn deine Stärken vor allen Dingen sehen? Also wo kannst du denn der Mannschaft am meisten helfen? Ja, ich glaube, dem Spiel so gegen den Ball sicher probiere ich direkt eigentlich bei Ballverlust den Ball direkt wieder zu erobern, in die Tiefen zu laufen, für die Mitspieler auch mal Räume aufzureißen und Sprints in die Tiefe zu machen, dass man vielleicht mal zu Torchancen kommt. Und ich glaube, mit der aggressiven Art und vielleicht auch den Zug zum Tor, dass ich da viele Möglichkeiten auch für die Mannschaft erarbeiten kann. Und manchmal, wenn ich einen Ball erobere und es gibt ein Tor, habe ich manchmal mehr Freude, wie wenn ich selber ein Tor schieße, weil das einfach eine Mannschaftsleistung ist. Und trotzdem machst du ja ein Tor sogar mit dem Kopf. Wo kommt die Sprungkraft her? Also hast du das früher immer so trainiert oder sagst du, Kopfballspiel ist jetzt nicht so deine, eigentlich gar nicht so deine Stärke? Keine Ahnung, ich hab immer gerne eigentlich Kopfball gemacht und früher habe ich mich immer so gerne gemessen, weil ich halt immer klein war. Und ich wollte mich immer messen mit den Großen, ob ich Kopfballduelle gegen die gewinne. Und dann habe ich halt daran ein bisschen gearbeitet und auch am Timing, weil Timing ist auch sehr wichtig beim Kopfballspiel. Und es ist nicht mein erstes Kopfballtor, aber sicher immer speziell. Aber hast dich auch mega gefreut, also hat man ja gesehen. Ja, es ist halt immer gut, weil man hat mich nicht so auf dem Schirm halt. Und ich glaube, in der Mannschaft wissen die meisten schon, dass ich ein gutes Kofferspiel habe. Aber deswegen kann man da immer im Spiel mal eine Überraschung sorgen. Du hast mal über dich gesagt, mein Spiel ist hart und giftig. Jetzt hast du ja in Paderborn eine rote Karte rausgeholt, möchte ich mal sagen, was angeht. Jetzt haben wir gegen Düsseldorf eine kassiert mit Pongracic, der auch so ein bisschen so dieses harte Bad Boy-Image ja auch mitgebracht hat. Habt ihr darüber gesprochen? Also in der Mannschaft, über die rote Karte? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich sag mal, ich habe mich schon ein bisschen gebessert, was das Ganze angeht. Ich glaube, früher hätte ich dann auch ganz anders reagiert in Paderborn. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen älter geworden. Und ich kann Marin einerseits nicht, was er gemacht hat, das war völlig unnötig. Aber in jungen Jahren macht man manchmal dumme Sachen. Das habe ich auch schon gemacht. Aber das Wichtige ist, dass er daraus lernt. Und ich glaube, jeder Spieler weiß dasselbe vor allem eher, dass er sich da am meisten geschadet hat. Und jetzt muss er daraus lernen. Wir haben nur gesagt, also ich habe zu ihm gesagt, musst du Kopf hoch jetzt nehmen, im Training Vollgas geben, weil nur so kannst du dir auch wieder was erarbeiten, weil du musst jetzt mehr machen wie alle anderen. So ein Einstein ist nicht gerade top, aber ich glaube, er hat es verstanden. Ja. Du bist ja selber auch spät Profi geworden, hast Maler gelernt. Wenn ich dich jetzt einlade bei mir zu Hause ins Kein Wohnzimmer, Problem. Geht? Kannst du noch? Oder sieht das dann aus wie Schweizer Berge? Nee, gar nicht. Ich brauche nur das Equipment, Leiter, Pinsel und dann kann ich dir was zaubern, wenn du willst. Sehr schön. Letzte Runde mache ich immer, wenn ein Gast aus der Profimannschaft zu Gast ist hier im Wölferadio, dann fange ich einen Satz an und du beendest den. Ja, okay. Drei Schweizer in WOP mit Admir, mit Kevin und mit dir. Der beste Schweizer Fußballer bei uns in der Mannschaft ist? Ich selber. Habe ich mir fast gedacht. Der größte Unterschied zwischen Aarau und Wolfsburg ist? Aarau, deine Geburtsstadt? Die Berge. Nicht die Berge vielleicht, ja, das VW-Werk. Der größte Unterschied zwischen dem Spieler Renato und dem Mensch Renato ist? Die aggressive Art. Meine Rückennummer 8 bedeutet mir? Hat sie eine Bedeutung, sagen wir es mal so? Nein, hat keine Bedeutung. Mit meinen Eltern habe ich als Jugendlicher darüber am meisten diskutiert und gestritten? Schiedsrichter. Okay. Und Kopfballduelle mit Wout mache ich? Gerne und gewinne ich auch. Sehr schön. Und letztes Ding, dieser Mitspieler hätte einen Oscar verdient. Joshua Gilavogi. Für? Ja, der ist immer am Reden, ey. Ist immer, okay. immer strittige Szenen, der lügt zu viel dann, weißt du. Ja, sehr schön, gut. Das erzählen wir ihm das nächste Mal, wenn er dann hier auch mal im Wölferradio zu Gast ist. Das war unsere Nummer 8, Renato Steffen, sympathisch, nett, viel Glück in Hoffenheim und dann wieder ab in die Erfolgsspur. Danke vielmals, bis bald. Kurzpassspiel. Ja, ihr habt's gehört. Renato Steffen würde Joshua Gilavogi einen Oscar verleihen. Die Filmpreise wurden diese Woche ja in Los Angeles wieder vergeben. Und wir haben uns natürlich überlegt, wer aus dem Fußballbereich hätte denn auch mal einen Filmpreis verdient oder sogar einen Oscar. Und da haben wir uns die Top 5 aus dem Fußballbusiness mal rausgepickt, wer da welchen Preis verdient hätte. And the Oscar goes to... Und auf Platz 5 natürlich Jürgen Klinsmann für seine Rolle eines seriösen Fußballtrainers. Auf Platz 4 Cristiano Ronaldo für das beste Make-up. Auf Platz 3 Pierre-Emerick Aubameyang bekommt einen Oscar für die besten Kostüme. Auf Platz 2, da geht der Oscar an Hasan Salihamidžić als bester Nebendarsteller. Und auf Platz 1 der Leute aus dem Fußballbusiness, die aus unserer Sicht hier beim Wölferadio einen Oscar verdient haben. Und der geht an Kevin Pannewitz für sein Lebenswerk. Ja, einen Oscar hat er bekommen, der Jürgen Klinsmann. Bei einem anderen ist er leer ausgegangen, nämlich für seine Performance in 9,5 Wochen. Aber alle fragen sich natürlich nach dem großen Abgang in dieser Woche, was sind denn da die wahren Gründe? Naja, und da hat Jürgen Klinsmann ganz klar gesagt, das einzig Gute an Berlin war die direkte Zugverbindung nach Wolfsburg. Vielleicht lag die Entscheidung des Rücktritts aber auch in der Leistung seiner Mannschaft. Haben ja 1-3 gegen Berlin auf den Sack gekriegt. Und ja, der Mainzer Stürmer Quaison hat beim zweiten Tor die Berliner Abwehr richtig vorgeführt. Und direkt vorm Tor hat er noch so getan, als würde er sich die Schnürsenkel zubinden. Und dann ja, ruckzuck ging es dann, da war eine Butze drinne. Ja, mit dem Schnürsenkeltrick hat er die beiden Gegenspieler genaht. Immerhin hatten die beiden, anders als sonst in Berlin, dann noch ihre Handys. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferradio natürlich auch in dieser Woche wieder mit einem Experten für den kommenden Gegner, das ist die TSG 1899 Hoffenheim bekannterweise. Und meine Expertin hier im Wölferradio für die TSG ist Rebecca Wilke. Da ist sie Sehbehinderten- und Blindenreporterin. Grüß dich, Rebecca. Ja, ich grüße dich auch. Schön, dass ich mal wieder bei dir bin. Ja, freut mich. Steigt natürlich knallhart ein mit schlechten News sozusagen. 0-1 in Freiburg verloren. Kennen wir irgendwoher, haben wir auch schon hingekriegt diese Saison. War es verdient bei euch? Jein, würde ich jetzt mal sagen. Also zu Beginn lief das Ganze so ein bisschen schleppend. Und davor hat man sich auch vielleicht nicht so unrecht gefangen. Und hinten raus ist dann die TSG dann nochmal richtig aufgewacht, hat nochmal richtig Gas gegeben, wie man so schön sagt. Aber es hat dann nicht mehr gereicht. Also es fehlt, glaube ich, im Moment auch so ein bisschen dieses, ja, die Abgezocktheit vorm Tor, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das kennen wir. Auch wir sind, glaube ich, Tabellenschlusslicht in Sachen Großchancenverwertung. Bei euch sieht es bilanzmäßig ein bisschen besser aus. 10 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen. Ist man da zufrieden mit Platz 7 oder sagt man sich, muss eigentlich besser? Also ich persönlich bin zufrieden. Ich denke auch, so grundsätzlich ist in Hoffenheim die Stimmung eher positiv. Vor allen Dingen jetzt nach dem Trainerwechsel. Klar, als Julian Nagelsmann ging, man hat jetzt nicht gehofft, dass da jetzt der nächste Heilsbringer kommt. Aber ich glaube, mit Alfred Schreuder und dass man an ihm festgehalten hat, das war die richtige Entscheidung. Er ist ja sehr schlecht gestartet, erst zu Beginn. Dann kam der goldene Oktober mit den Siegen ja auch gegen Bayern München, gegen Schalke. Da hat man mal eben die Großen weggemacht. Und es ist so ein bisschen ein Auf und Ab. Es fehlt ein bisschen die Konstanz. Schreuder wagt ja auch mal so ein paar Experimente ganz gerne mal, den einen oder anderen Spieler mal auf einer ungewohnten Position aufzustellen. Aber ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen Platz 7 ist eigentlich für das, dass die Mannschaft ja auch einige Spieler dann verloren hat, auch noch an Bayern und Leverkusen, finde ich es eigentlich okay mit Platz 7. Kann man sehr zufrieden sein. Du hast den Kollegen Schreuder angesprochen, war ja damals noch relativ neu, als wir gegeneinander gespielt haben. Was macht er denn anders als Nagelsmann? Also jetzt, klar, das sind ganz unterschiedliche Typen, aber auch so generell auch in der Arbeit. Also ich glaube, grundsätzlich versucht er schon ein bisschen Konstanz in die Mannschaft zu bringen, versucht auch auf die Defensivarbeit Schwerpunkt zu legen. Er ist nicht so ganz variabel wie Nagelsmann, der auch gerne mal so 3-4 Mal innerhalb eines Spiels sein System wechselt oder die Formation ändert. Da ist ein bisschen mehr Konstanz drin und klar, jetzt vom Typ ist er ganz anders. Er ist ein bisschen ruhiger. Mag vielleicht ein bisschen verschlossener rüberkommen dadurch, als jetzt Julian Nagelsmann, der ja immer gerne auch bei allen möglichen Themen nach vorne geprescht ist. Und also so ein bisschen die Gemüt eines Holländers, aber so, glaube ich, kommt ganz sympathisch rüber im Club und weiß auch ganz gut umzugehen mit den Jungs. Also ich kann bisher nur ein positives Fazit ziehen. Als Holländer und natürlich auch, wenn man dann nach Hoffenheim kommt, auch eher eine Mannschaft, die von der DNA oder vom Club her, die auch eher so Offensivfußball letztendlich auch zeigen möchte. Wie gut passt das aus deiner Sicht schon? Ja, eigentlich passt ganz gut. Also klar, die Offensive liegt natürlich immer im Fokus. Muss man natürlich gucken. Hat man natürlich jetzt nicht so viele Leute, die da vorne die Tore machen. Hat sich ja jetzt im Winter da nochmal ein bisschen verstärkt. Ich würde sagen, es ist ganz gut. Also klar, wir versuchen vorne die Kisten zu machen, aber natürlich auch hintenrum jetzt nicht so viele zu kriegen. Jetzt versuchen ein bisschen anders zu arbeiten jetzt als der BVB, der dann immer gucken muss, dass er noch ein Tor mehr schießt, als reinbekommen, sondern eben tatsächlich auch ein bisschen das defensiver zu gestalten. Aber nichtsdestotrotz gelingen vorne die Tore. Mal mehr, mal weniger. Also Kramaric hat ja schon einige Kisten gemacht. Gut, der ist jetzt erstmal verletzt angeschlagen. Aber klar, Bebu muss, glaube ich, noch so ein bisschen durchstarten. Dann Dabur hat ja immer im DFB-Pokal zweimal getroffen. Adam Jan auch schon seine 5 Kisten. Also ja, wir sind da auf einem ganz guten Weg, denke ich. Wenn jetzt Brun Larsen natürlich noch einschlägt, den wir jetzt im im Winter noch verpflichtet haben, sehr überraschend. Hast du es angesprochen, Pokal getroffen, trotzdem Pokal aus bei den Bayern. Hat man sich da mehr geärgert, weil mehr drin gewesen ist irgendwie nach Spielverlauf? Oder war das sozusagen die eingepreiste Niederlage bei Bayern und das hat jetzt nicht großartige Spuren hinterlassen? Ja, nach dem Spielverlauf hat es, glaube ich, zunächst die Mannschaft und den Trainer schon sehr geärgert, mich persönlich auch. Lässt man das dann ein bisschen sacken, kann man aber unterm Strich, glaube ich, sagen, hey, cool, man kann stolz auf die Jungs sein. Das war wirklich eine sehr, sehr ansprechende Leistung. Ja, dass es dann am Ende irgendwie, dann lief die Uhr irgendwie dann doch gegen Hoffenheim und das Türchen hat nicht mehr geklappt. Ist es aber unterm Strich okay. Also klar, mit dem Weiterkommen hat man jetzt von vornherein jetzt nicht gerechnet, auch wenn man in der Hinrunde gegen Bayern gewonnen hat. Ja, also es ist absolut okay, da im Pokal auszuscheiden. Und ja, jetzt muss man sich halt darauf konzentrieren, in der Liga weiterzumachen. Und naja, der Trainer hat auch gesagt, wir sind zwar gut genug, um am Ende an den Euroleague-Plätzen zu kratzen, aber im Moment noch nicht gut genug, um sie auch zu erreichen. Und ja, das klingt ja dann schon auch so ein bisschen nach einem Ziel vom Trainer. Der Trainer hat auch die Mannschaft nach dem Freiburg-Spiel kritisiert. Man habe zu wenig investiert. Man hatte auf Cristiano Ronaldo, glaube ich, sogar verwiesen, dass man da immer ja, volle Pulle rein buttern muss in so einem Spiel. Also mehr investieren. Kommt das an bei den Spielern? Also ist das so auch ein Tool, was der Trainer da benutzt, um die Mannschaft auch zu kitzeln? Da bin ich ehrlicherweise mal gespannt. So ganz so tief stecke ich nicht drin, dass ich das schon beurteilen kann. Ich gehe davon aus, dass dass die Spieler oder die Stürmer, sage ich mal schon, jetzt angefixt sind, jetzt gerade gegen Wolfsburg, das besser zu machen und da zu zeigen, dass sie halt auch die Tore vorne machen können. Denn das ist ja am Ende das Problem, dass man vorne einfach die Kiste nicht macht. Und ich bin mal gespannt, ob eben der Trainer dann probates Mittel findet und aus den Jungs da noch so ein bisschen das Letzte rauskitzeln kann. Das Hinspiel ging 1-1 aus in Wolfsburg. Und das war auch so, dass da Wolfsburg sehr viele Chancen hat liegen lassen bei diesem berühmten Montagsspiel damals. Welche Erwartungen hast du jetzt an das Spiel? Ja, wie immer gegen Wolfsburg. Ich tippe ja meistens auf ein Unentschieden. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das Hinspiel nicht auch so getippt habe, weil das sehr schwierig ist. Also klar, wenn man so sich so die Bilanz anguckt, liegt Wolfsburg natürlich schon deutlich vorne. Aber 7 Unentschieden in 24 Spielen, das ist schon eine Marke. Also ich sage mal so, entweder es wird ein Unentschieden oder es fallen viele Tore, weil ich glaube auch Hoffenheim-Wolfsburg, beide Mannschaften können Tore schießen und dann könnte es ein wirklich amüsantes Spiel werden. Vielleicht auch irgendwie so ein 4-3. Ich muss jetzt natürlich mal zugunsten der Hoffenheimer tippen. Das heißt, dass du rechnest da schon eigentlich eher mit einem Offensivspektakel und mit offensiv ausgerichteten Mannschaften. Ja, das definitiv. Also gerade nachdem eben, was auch der Trainer gesagt hat, erwarte ich, dass die Stürmer wachgerüttelt sind, also auf unserer Seite auf jeden Fall. Und vielleicht spielt Brun Larsen ja mal von Anfang an. Wer weiß. Ich weiß nicht, wie gut er jetzt schon angekommen ist. Und ja, ich bin mal gespannt. Also ja, und auch bei euch geht ja vorne auch einiges. Ja, in der Vergangenheit mehr als im Moment. Ja, da wird es Zeit, dass Wout Weghorst wieder seine Sturmflaute etwas, sag ich mal, hinter sich lässt. Aber entscheidend ist halt auch, und das ist eine große Stärke eigentlich vom VfL, dass man die meisten verschiedenen Torschützen halt im Team hat, die schon getroffen haben in dieser Saison. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass man vielleicht auch andere dann noch in die Bresche springen, aber das wird man sehen. Dein Tipp bleibt aber beim 4-3 oder doch lieber ein Unentschieden? Wenn ich mich jetzt festlegen muss, nee, sag ich jetzt einfach mal ein 2-2. Also Punkteteilung wie im Hinspiel, werden wir dann mal sehen. Das war Rebecca Wilke. Sie ist Blinden- und Sehbehindertenreporterin bei der TSG 1899 Hoffenheim und natürlich meine Expertin für Hoffe im Wölferadio. Und ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir, es hat mich wie immer sehr gefreut. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan kommt zu einer Wahrsagerin und setzt sich vor die Kristallkugel und sie sagt zu ihm, wie ich sehe, sind Sie Vater von 2 Kindern. Sagt der Eintracht Braunschweig-Fan, der Meinung sind Sie, ich bin Vater von 3 Kindern. Da sagt die Wahrsagerin, hehe, der Meinung sind Sie. Fan. Fan-Infos. Ja, und da muss ich starten mit einer traurigen Nachricht sozusagen, denn aufgrund geringer Anmeldezahlen ist die angekündigte Bustour von Fanfahrten Wolfsburg ja nach Hoffenheim am Samstag abgesagt worden. Individuelle Anreise ist jetzt angesagt von denjenigen, die den VfL auswärts unterstützen möchten. Und ja, die Tageskasse ist geöffnet, gibt auch noch ordentlich Karten. Wer hinfahren möchte, kann das gerne dann tun. Ja, anders sieht es aus beim Spiel gegen Union Berlin. Da ist das Gästekontingent komplett vergriffen. Spiel 1. März, Anschluss schon um 13.30 Uhr, da sei jetzt auch schon mal drauf hingewiesen. Außerdem der Hinweis auf die Aktion in Malmö, Auswärtsspiel in der Europa League. Da wird es einen Fanmarsch geben. Der ja, VfL-Fans, die mitreisen nach Schweden. Und da gibt es eine Änderung des Treffpunktes am 27. Februar. Und zwar Marktplatz Lilla Torg ist da der Treffpunkt der VfL-Fans. Warm-up 13 Uhr, Abmarsch 16 Uhr zur Arena da in Malmö. Wer schon am Freitag nach Hoffenheim reist, kann da unsere Fußballfrauen begleiten und dann sich das Spiel anschauen in der Frauenfußball-Bundesliga. Das wird sicherlich auch ganz interessant und dann sozusagen noch eine Nacht dranhängen und dann unsere Herren anschauen, wie sie sich dann schlagen bei der TSG. Das Herrenspiel wie immer dann auch bei Wölfe Radio Arena Live, unsere Profis dann gegen Hoffenheim ab 15.30 Uhr. 15.15 Uhr startet unsere Übertragung mit Wölfe Radio Arena Live. Malte und ich begrüßen euch dann in Sinsheim. Und ja, wer es nicht ins Stadion schafft, wie immer natürlich die herzliche Einladung einschalten, grün-weiße Brille aufsetzen und zuhören, wie wir euch dann das Spielgeschehen dann rüberbringen, ist ja auch nicht die schlechteste Alternative. Der VfL Podcast. Ja, es wartet viel Arbeit, vor allen Dingen auch auf die Mannschaft, da wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Was ja vorhin angedeutet war, vor dem Gespräch mit Renato Steffen, auch noch in der Presserunde mit Kuhn Castells und habe mir das angehört, was unsere Nummer 1 da zu erzählen hatte. Und der hat darauf hingewiesen, ja, wir müssen einfach Fußball spielen. Vielleicht auch mal den Kopf ausschalten und ein bisschen intuitiv das Ganze angehen. Einfach das auch machen, was so, ja, anliegt und Spaß am Fußball dann auch vermitteln und nicht so verkopft das Ganze angehen. Das spricht so ein bisschen dafür, dass man da in den vergangenen Wochen noch zu viel vielleicht den Kopf eingeschaltet hat. Vielleicht ist es das eine Möglichkeit, dann die 3 Punkte aus Hoffenheim mitzunehmen. Ich würde es mir jedenfalls sehr wünschen. Ja, das war's mit dem Wölferadio für diese Woche. Vielen Dank bei Wolfgang und Sebastian für die inhaltliche und bei Norman für die technische Unterstützung. Ich hoffe natürlich auch, dass es euch gefallen hat. Schreibt wie immer gerne in die Kommentare zur Sendung, wie es euch gefallen hat, was euch fehlt, wo ihr auch vielleicht gerne mal zu Gast sein möchtet, zu welchem Thema. Meldet euch gerne, unter anderem auch lenny@lennynero.de. Ja, und dann packen wir alle zusammen an und für den VfL wieder gemeinsam zurück in die Erfolgsspur, so wie wir uns das alle vorstellen. Dann hoffen wir auch, dass es das gleich am Samstag losgeht in Hoffenheim. Das war's, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Ich kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. zu der VfL.